California Girls. Im weißen Leuchtstofflicht, mit festen Füßen, fester Hand, so stand er da. Der Änderungsschneider, der Unbestechliche, Vielsprachige, und spannte den Hemdärmel auf das Brett. Sein Eisen hielt er bereit, hielt seinen Dampfbügelautomaten mit verdrehtem Kabel mit 2600 Watt. Eiserner Kunstwille und Sachverstand. Er sah mich an, er sah an mir vorbei. Er nahm mein Blumenhemd mit einer Lust in Angriff, als sei es das letzte Mal. Mir rann der Memmen, der Kanaillenschweiß. Du Totenreich, du blöde Shopping Mall, wo alles Tag und Nacht bedunstet wird, alles mit California Girls beschallt. Die Artischocken, die Bananen, Büchsengemüse, Lete, Schweinskoteletts. Und wo der Änderungsschneider, er lässt die Nähte aus mit herrlicher Gewalt, kaum je ein Wort, doch sprachgewandt, am Weg zum Parkdeck seine Koje hat.